Bereiche all ich Monden Glanz und Glut. Schlanke Weiden, harge Zweige scherzen auf dem nächsten Flut. Durch bewegte Schatten zittert Lunas, Lunas Zauberschein. Unter des Auge schleicht die Kehle sänftigend ins Herz hinein. Unter des Auge schleicht die aus des Stoppe Himmelsbild, aus des Stoppe Himmelsbild. Spiegelt sie die Flut erwiden, Tor und Hügel, Busch und Staat, Busch und Staat. Also spiegle du in Liedern,

mein wundes Herz verlangt nach mir. Schlage zu, o hülle du es ein, o hülle du es ein. Wie wenn ein Strahl durch schwere Wolken bricht, so wiekest du. Stop.